Oma, die sprach es und Mutter verstand es. Doch ich kenne nur noch wenige Wörter. Dialekt, der verschwindet und so schwätzert man auf Hochdeutsch.